Father in heaven, Vater im Himmel, thank you for your word, danke für dein Wort, and your spirit, und für deinen Geist, your kingdom that's in our hearts, und für dein Reich, das in unseren Herzen and your kingdom real ist, that's coming. Und für dein Reich, das kommen wird. Thank you for the privilege of walking with you. Bedanken dir für das Vorrecht, mit dir gehen zu dürfen. Thank you for your mercy and grace every day, und danke für deine Barmherzigkeit und Gnade, that die jeden Tag da ist. Und die das möglich macht, to walk with you. Die es möglich macht, mit dir Thank zu gehen. For your faithfulness. Danke auch für deine Treue. What's these words I ask? Ich bitte dich, dass du diese Worte jetzt segnest. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. This morning we're going to have a couple of testimonies. Heute Morgen möchten wir ein paar persönliche Zeugnisse hören. But before we do, I'm just going to open up and share something from Psalm 138. Und bevor das geschieht, möchte ich ein paar Gedanken mit euch teilen aus dem Psalm 138. 2 weeks ago we were talking about living passionately for God. Vor 2 Wochen haben wir davon gesprochen, über das leidenschaftliche Leben mit Gott. And in 1 John chapter 2 how it says to love not the world. Und wie es auch in 1. Johannes 2 heißt, dass man die Welt nicht lieben soll. The message didn't get recorded, so it's not online. Die Botschaft wurde leider nicht aufgezeichnet, deswegen ist sie nicht online zu finden. But I'll just review it real quick. Aber ich möchte ganz kurz zusammenfassen. Love not the world. Liebt die Welt. That word love is the word agape. Und dieses Wort lieben ist das Wort Agape. But if you look to the Greek translation of the Hebrew Old Testament. Und wenn ihr euch die griechische Übersetzung des hebräischen Alten Testaments ansieht. Which was translated in the 300s before Christ. Und das geschah etwa 300 vor Christus, diese griechische Übersetzung. That word agape was used for passion. Da wurde dieses Wort Agape verwendet für eine Leidenschaft. Even for sexuality. Auch in Bezug auf Sexualität. And it was adopted into the New Testament. Und man hat dieses Wort auch im Neuen Testament ins Neue Testament übernommen. When it says, for God so loved the world, und wenn eben dort steht, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, it could say, im Johannes Evangelium, it could read, for God so passionately loved this world. Kann es so verstanden werden, dass Gott die Welt so sehr leidenschaftlich geliebt with such hat, a heart passion, mit so einer Leidenschaft seines Herzens, that God has a passion for us. Und wir verstehen, dass Gott eine Leidenschaft für uns hat. You know, we know the movie called The Passion of the Christ. Es gibt ja diesen Film Die Passion Christi. It was the Lord's passion, the Lord Jesus's passion, to give himself a ransom for us. Und es war wirklich die Passion Christi, dass er sich für uns gab als Lösegeld. The world. Die Welt. Is that community of people? Ist die Gemeinschaft von Menschen, who want their portion now. Die ihren Anteil jetzt haben möchten. Psalm 17, Vers 14. Psalm 17, Vers 14. The men of this world want their portion now. Die Menschen dieser Welt möchten ihren Anteil jetzt. Jesus said, don't pray like the hypocrites. Und Jesus hat einmal gesagt, betet nicht so wie die Heuchler es tun. Who stand on the street corners. Die an den Ecken stehen in den Straßen. And they pray so they can be seen by everybody. Und sie beten so, dass sie von allen gesehen werden können. And he says, because I tell you the truth. Und er sagt dann, denn ich sage euch die Wahrheit. They have their reward now. Sie haben ihren Lohn jetzt schon. So you can be quite religious and yet be quite worldly. Man kann also ziemlich religiös sein und trotzdem sehr weltlich sein. It all depends where your heart's at. Und das Wichtige ist, wo ist dein Herz? Do you want your reward now? Möchtest du deine Belohnung, deinen Lohn jetzt haben? In the eyes of people? Und zum Beispiel in den Augen der anderen Menschen? Or do you want it from God? Oder möchtest du deinen Anteil von Gott haben? And if we want it from God, und wenn wir ihn von Gott haben möchten, then we have to trust God. Dann müssen wir auf Gott vertrauen. So love not the world. Also das heißt, liebt nicht die Welt. Don't be passionate for the things of the world. Also habt nicht diese Passion, diese Leidenschaft für die Dinge, die in der Welt sind. The desire to have. Und überhaupt dieser Wunsch, etwas zu haben, the desire zu besitzen. To feel. Oder diesen Wunsch, etwas zu fühlen, the desire zu fühlen. To be. Der Wunsch zu sein, etwas zu sein. If we love the world, wenn man die Welt liebt, the love of the Father is not in us. Ist die Liebe des Vaters nicht in uns. The love of and for the Father. Die Liebe des Vaters und auch für den Vater. God wants us to live a passionate life. Und Gott möchte aber, dass wir ein passioniertes Leben führen. If we look at the people in the Bible, they were the heroes of the faith had passion. Und wenn ihr euch die Geschichten der Bibel durchlest, dann seht ihr, dass die Helden der Bibel immer eine Leidenschaft hatten. David was such a passionate man. David zum Beispiel war so ein leidenschaftlicher Mann. To go against Goliath. Dass er sich da Goliath entgegengestellt hat. It was like he loved the moment. Und er war richtig verliebt in diesen Moment, dass er da an diese Schlachtlinien kam und Goliath dort stand. David's looking around at all the soldiers. Und hat sich da diese ganzen Soldaten angesehen. Anybody want to take him on? Und gefragt, will keiner gegen ihn kämpfen? What will the king give for the man who kills this guy? Was bietet der König dem Mann, der diesen Riesen tötet? Hey, what will the king give for the man who kills this guy? Okay, was kriegt man, wenn man ihn umbringt? And it came back to the king's ear. Und diese Frage wurde dem König zugetragen. You know, we have a radical in the midst. Und es wurde ihm gesagt, da ist ein Radikaler in unserem, Reihen. Who is just itching to fight Goliath. Und da ist einer und den kratzt es wirklich, um gegen Goliath anzutreten. Then bring him to me. Na gut, dann bringt den zu mir. And David walks in. Und David wurde hereingeführt. Saul probably thought that it was the guy's armor bearer. Und wahrscheinlich hat der Saul gedacht, dass das der Waffenträger des dieses Soldaten wäre. Who are you? So, wer bist du? Where's your master? Also, wo ist dein Herr? It's me. So, nur ich bin da. You're just a kid. Ja, aber du bist ein Teenager, ein Kind. Yeah, with a passion. Ja, aber ich habe eine Leidenschaft. With a passion to serve God. Ich habe diese Leidenschaft, Gott zu dienen. And his passion burns in my heart. Und seine Leidenschaft brennt in meinem Herzen. Ich möchte nämlich die Herrlichkeit Gottes manifestiert sehen. And David was bothered by a giant who was defying the armies of the living God. Und was den David so gestört hat, war eben, dass dieser Riese die Armeen Gottes verhöhnt hat. And there's a Goliath out there today. Und es gibt auch solche Goliaths heute. It's called the world system. Und man nennt es das System dieser Welt. It's the devil. Es ist der Teufel oder der Geist dieser Welt. It's defying the kingdom of God. Es sind die Dinge, die sich Gott entgegenstellen und sie verhöhnen. We own this world. Wir besitzen diese Welt. Who do you people think you are? Wer glaubt ihr eigentlich, wer ihr seid? And the only thing that will change anything are people with a passion. Das Einzige, was verändern wird, sind Menschen, die eine Passion haben. People who have a passion to see the kingdom of God. Menschen, die eine Passion haben, das Reich Gottes the glory zu sehen. Of God. Und die Herrlichkeit the Gottes love auch of zu sehen und die Liebe Gottes, be manifested. Dass sich die manifestiert. There's a verse in Psalm 138. Es gibt diesen Vers im Psalm 138. It says in verse 2. In Vers 2. This is the King James Version. Und das ist im Deutschen ist es die Elberfelder Übersetzung. And it says, I will worship toward thy holy temple. Ich will anbeten gegen deinen heiligen Tempel. And praise thy name. Und deinen Namen preisen. For thy loving kindness and for thy truth. Um deiner Güte und deiner Wahrheit willen. Watch the second part. Aber der zweite Vers, Teil. For thou hast magnified thy word above thy name. Denn du hast dein Wort groß gemacht über all deinen Namen. Now I'll quote someone from the 17th century. Und ich möchte jetzt jemanden zitieren aus dem 17. Jahrhundert. This is Matthew Henry. Matthew Henry. He was a scholar. Er war also theologisch Schriftgelehrter, ein Prediger. And he writes this about that. Und er schreibt diesen Kommentar zu diesem Vers. In what God has done for David. In dem, was Gott für David getan hat. By his faithfulness to his word. Durch die Treue zu seinem Wort. Appeared more illustriously. Ist eben mehr erhaben erschienen. And redounded to his glory than any other of his attributes. Als jedes andere seiner Attribute. All right, I'll what it also means. Hat mehr zu seiner Herrlichkeit hinzugefügt als jedes andere Attribut. That word illustrious is like an old word. Dieses Wort illustrious ist ein sehr altes Wort. Redounded also. Und redounded auch. But it means this. Aber sie bedeuten, that David was more impressed. Dass David mehr beeindruckt wurde with God's faithfulness to his word. Durch die Treue Gottes zu seinem Wort. In David's personal life. Und dem, was in seinem persönlichen Leben geschah, als mit all den anderen Dingen, die Gott gemacht hat. Und das schließt auch die Schöpfung mit so ein. If you spoke to David, also wenn du zu David sprechen würdest, saw the sun rise, und David den Sonnenaufgang sah, and he would say, isn't God incredible, und er sagt, ist Gott nicht unglaublich, dass er so that he would create this universe, this solar system. Dass er das alles schaffen würde, dieses Universum, dieses Sonnensystem. Look at the sun. Ich meine, schau mal die Sonne an. And then he would say, but you know what? Und dann hätte er gesagt, aber weißt du was? What impresses me even more than that, was mich sogar mehr beeindruckt als das, is God's faithfulness, ist die Treue Gottes to my life. In meinem Leben. And our passion is energized by the promises of God. Und die Leidenschaft, die wir haben, der wird Energie geliefert durch die Leidenschaft when we Gottes. Begin to taste, durch die Versprechen Gottes. Wenn wir diesen ersten Geschmack bekommen, of God's faithfulness, davon, dass Gott treu ist, the Lord is my shepherd, I'll never lack anything. Der Herr ist mein Hirte, mir wird es nie an irgendetwas mangeln. All things work together for the good for those who love God. Oder dass alle Dinge zum Guten wirken, denen, die Gott lieben. Romans 8, 28. Römer 8, 28. And we begin to stand on these promises. Und wir wirklich anfangen, auf diesen Versprechen, Verheißungen Gottes zu stehen. One of the first ones that I claimed for myself. Und eines der ersten, dass ich für mich selbst in Anspruch genommen when habe, 18, war, und da war ich 18 Jahre alt, was Matthew 6, 33. War Matthäus 6, 33. Seek first the kingdom of God, trachte zuerst nach dem Reich Gottes and his righteousness, und nach seiner Gerechtigkeit. And all things will be added to you. Und alles andere wird euch hinzugefügt werden. And this is leading right into these testimonies today. Und das führt uns direkt zu diesen Zeugnissen von heute Morgen. God has been true to his word. Gott ist seinem Wort treu. I've been laughed at by friends. Ich bin von vielen, sogar Freunden, ausgelacht worden. I have been mocked by relatives. Und lächerlich gemacht worden von Verwandten. Who said that my pursuit of this God, die gesagt haben, dass also mein Streben nach diesem Gott will bring you nowhere. Mich nirgends hinbringen wird. Well, it's 32 years later. Aber jetzt ist es 32 Jahre später. And I have a family around the whole world. Und ich habe eine Familie, die sich über die ganze Erde erstreckt. I have a church family. Und ich habe auch eine Gemeindefamilie. And I have seen God do more things. Und ich habe wirklich gesehen, dass Gott mehr Dinge getan hat. In Mark chapter 10 verse 29. Markus 10, 29. It says Jesus says, I promise you. Da sagt Jesus, ich verspreche euch. I truly tell you. Ich sage euch wahrlich. That if anyone leaves their farms, dass wenn jemand sein Haus, their land, sein Land, their father, mother, Vater und Mutter, sister, brothers, Schwestern und for Brüder, my sake, wenn er das alles verlässt um meinetwillen and the gospel's sake, und des Evangeliums willen, he will receive 100 times in this life. Der wird 100-fach empfangen in diesem Leben and eternal life to come. Und das ewige Leben dazu. It's absolutely an amen. Now, when I first decided to come, als ich diese Entscheidung traf zu kommen, there were so many things you could have worried about. Nach Österreich zu kommen, da gab es diese vielen Dinge, über die ich mir hätte Sorgen machen können. What about this? What about that? Who'll take care of that? What about this? And God says, trust me. Und Gott hat immer gesagt, vertrau mir. When I give my story in heaven. Und wenn ich einmal meine Geschichte erzählen werde im and Himmel, by the way, your story is my inheritance. Und übrigens, eure Geschichte ist Teil meines Erbes. That's why we have to have a culture. We have to live. Und deswegen müssen wir so eine Kultur haben, to help everyone nurture their story with God. Dass jeder dem anderen hilft, seine Geschichte mit Gott zu beleben. That's why I'm asking a lot of people, what do you like to do? Und deswegen frage ich sehr viele Leute, was machst du so gerne? Was ist deine Leidenschaft? Did you see these three girls on the worship team today? Wenn ihr diese drei Frauen da im Worship Team gesehen habt, die it was Nani, Ariana and Cleo. Und Cleo. That all came about by just asking. Die stehen nur da, weil jemand gefragt hat. What do you like to do? Was machst du eigentlich What's gerne? Your passion? Was ist deine Leidenschaft? Because your story is my inheritance. Denn deine Geschichte ist mein Erbteil. It's not like we're going to be in heaven and be jealous of each other's stories. Es ist nicht so, dass wir im Himmel dann nebeneinander stehen und eifersüchtig sind auf die Lebensgeschichte des anderen. When we hear a story about what God's grace has done in someone's life. Sondern wenn wir diese Geschichte hören über die Gnade Gottes, die im Leben eines Menschen wirksam war. It's like God do that in my life. Dann ist es so dieser Gedanke, Gott macht das auch in meinem Leben. And one of my greatest testimonies. Und eines meiner größten Zeugnisse is how God has brought people into my life. Ist die Geschichte, wie Gott Menschen in mein Leben geführt hat. And I'm going to ask two people to come and share because they have meant everything to me. Und ich möchte gerne, dass zwei Menschen etwas sagen heute Morgen, weil sie mir alles bedeuten. They have been a gift from God. Sie sind ein Geschenk von Gott an mich to the church, und auch an diese Kirche. And on July 1st they're leaving for America. Und am 1. Juli gehen sie wieder zurück nach Amerika. It's a sad day. Es ist ein trauriger Tag. But in another sense it's a day of celebration. Aber es ist in einer anderen Art und Weise auch ein Tag des Feierns. About the faithfulness of God. Wegen der Treue Gottes. I'll just close with this. Und ich möchte schließen. Most of the people on the worship team in the evening. Die meisten, die am im Abendgottesdienst im Worship Team and sind. Slowly in the morning. Und auch langsam jetzt in, am Vormittag. Were not born when Mary and I came to Austria. War noch nicht geboren, als Mary und ich nach Österreich kamen. God has a plan. Gott hat einen Plan. God is moving in people's hearts. Und Gott bewegt etwas im Herzen and von I just Menschen. Want you to really appreciate these two testimonies today, these two words. Und ich hoffe und möchte, dass ihr das wirklich wertschätzt, diese Zeugnisse. Because these people have invested in this church. Weil diese Menschen etwas investiert haben in diese Gemeinde. It's Brett and Jay Howard and then Doug and Sharon Jordan. And they have just been incredible. Brett has put endless hours. Brett hat wirklich zahllose Stunden. Sometimes they would put like him and Otmar and the others would be up working on the board issues for 30 hours a week on top of their regular jobs. Hat dieses Team, der Otmar und er und andere, also wirklich 30 Stunden investiert. 30, 40 hours, like into the nights, like they zusätzlich zu ihrem Zivilberuf noch hinein, wirklich bis in die Nächte hinein. And Doug und Doug has been in more counseling appointments than I can even count. Und war also in mehr so seelsorgerlichen Stunden und Beratungseinheiten dabei. Ich könnte das ja so mehr als erzählen. Let's start with Doug. Doug is a friend. Doug was a godsend for this church. Also Doug wurde von Gott geschickt in diese Gemeinde. A godsend. One thing I was never able to get Rob to understand. Eine der Dinge, zu denen ich Rob nie verholfen habe, dass er es versteht. Was how dangerous it is to give a microphone to a missionary. Also, wie gefährlich es ist, einem Missionar ein Mikrofon in die Hand zu drücken. You may never get it back. Vielleicht kriegt das jetzt nie wieder zurück. I've known for about a week that. Seit ungefähr einer Woche weiß ich jetzt. That there would come a time where goodbye had to be said. Dass diese Zeit kommt, wo man Lebewohl sagen muss. And I've thought so many things I want to say, and so many things I should say, and so many things I could say. Und ich habe an so viele Dinge gedacht, die ich gern sagen möchte, sagen sollte, sagen könnte. All those words are gone. Aber all das ist irgendwie wieder weg jetzt. And I don't know where to start, and I don't know where to finish. Ich weiß nicht, wo ich anfangen, wo ich aufhören soll. I look out here and I see faces. Und ich sehe mich hier so und schaue in Gesichter. I realized that when we first came here, some of you were not born yet. Und als wir hierher kamen, waren wirklich manche noch nicht geboren. Some of you were rude teenagers who are now married and having families of your own. Und manche waren so freche Teenager, die inzwischen verheiratet sind und eigene Familien haben. And I see the empty seats of some people who have gone on ahead of us to heaven. Und ich sehe auch ein paar leere Stühle von Menschen, die schon weggegangen sind, uns voraus in den Himmel. And I think about how all of you have given to Sharon and I of your life. Und ich sehe auch so viele von euch, die Sharon und mir und unser Leben bereichert haben. And I realize how small it would be if I gave you a testimony about me. Und ich verstehe, dass es eigentlich sehr klein wäre, wenn ich einfach ein Zeugnis über mich geben würde. Or a testimony about you or any individual. Oder auch nur ein Zeugnis über euch oder einen einzelnen Menschen. Because this 10 years that we've been together is our testimony. Denn die 10 Jahre, an die wir zusammen waren, ist eigentlich unser gemeinsames Zeugnis. It's Axel's testimony with me. Es ist das Zeugnis des Axel mit mir. My testimony with senior moment. Mary. mein Zeugnis mit Mary. And just all of the people that I look at and I know you. Einfach so viele von euch, die ich kenne. And we have this testimony together. Und wir haben dieses Zeugnis gemeinsam. That we're not the same people that we were when we first met. Wir sind nicht mehr dieselben Menschen, die wir waren, als wir uns kennenlernten. And age is the smallest part of the difference that we've become. Und das Alter ist nur der kleinste Unterschied, der zwischen uns besteht. We could have put this whole church in right here when we first came. Wir hätten diese ganze Gemeinde in diese rechte Ecke packen können, als wir kamen. And yet the church has grown to be this times two. Und jetzt ist die Gemeinde eben dieser Saal zweimal. So many lives have just grown up into godly strong people. Und so viele Leben sind wirklich zu reifen Persönlichkeiten geworden, ja, zu starken Menschen in Gott. And your lives have gone out and reached other lives all over the city. Und euer Leben hat andere Menschen beeinflusst, überall in der Stadt. So I think about the testimony. The testimony is our testimony. Und so denke ich über dieses Zeugnis nach, das unser Zeugnis ist. It's about us together. Es geht um uns, uns gemeinsam. And this 10 years has been a very precious 10 years to Sharon and I. Und diese 10 Jahre waren wirklich sehr kostbare, wertvolle Jahre für Sharon und mich. Because we too have grown tremendously being here with you. Weil wir auch sehr gewachsen sind, und zwar enorm gewachsen sind gemeinsam mit euch. So it is kind of like when your children grow up. Und es ist so wie wenn deine Kinder groß werden. And you want to give them a wise word to send them out on. Und du möchtest ihnen gerne so eine Weisheit mitgeben, um sie hinauszuschicken. You want to do something that gives them a little life, a little encouragement, something to live on. Und möchtest ihnen so ein kleines Licht mitgeben, etwas von dem sie zehren können. Well, we're going to turn that around this morning. Aber ich möchte das gerne heute Morgen auf den Kopf stellen. Because you're going to send us out and we're going home. Denn es ist ja so, dass ihr uns wegschickt und wir nach Hause gehen. But I want to give you a word of encouragement. Aber ich möchte euch trotzdem ein Wort der Ermutigung geben. One of the things that I've realized over what life I've lived. Eine der Dinge, die mir klar geworden sind in meinem Leben, is that we rarely fully appreciate what we have until we're away from it. Dass wir das kaum schätzen, was wir haben, bis es eben nicht mehr da ist. And when we come together as a church, und wenn wir so als Gemeinde zusammenkommen, it's a rare thing to truly appreciate what we have as a church, CEG. Ist es sehr schwer, das wertzuschätzen, was man hat, nämlich unsere Gemeinde als CEG. And I want to kind of wake you up a little this morning. Und so möchte ich euch ein bisschen wachrütteln heute Morgen. And tell you from having been in many churches in my life. Und möchte eben Zeugnis geben, denn ich habe schon viele Gemeinden in meinem Leben kennengelernt. Something extraordinarily special is happening in this church. Etwas ganz, ganz Außergewöhnliches und Besonderes passiert in dieser Gemeinde. To watch the process of this church over our 10 years. Und den Prozess dieser Gemeinde zu verfolgen, 10 Jahre lang, has been a miracle of God's hand, encouraging. Ja, war wirklich ein Wunder aus der Hand Gottes, das ermutigt. And growing. Und wachsend and making into a ministry, und das Ganze wirklich in einen Dienst geformt hat. That I personally believe is one of the keys to the hearts of the people in the city of Vienna. Und ich glaube wirklich, dass das einer der Schlüssel ist zu den Herzen der Menschen in Wien. I believe this church has been given a calling to this city. Ich glaube, dass diese Gemeinde einen Ruf hat für diese Stadt. And I've watched God equip this church for that task. Und ich habe auch gesehen, wie Gott diese Gemeinde zugerüstet hat für diesen Dienst. And incredibly, when it's right on the edge of exploding, und gerade so, wenn es fast dabei ist, irgendwie zu explodieren, eine Situation, Sharon and I go home. Oder diese, dann müssen Sharon und ich nach Hause gehen. It's often that way with missionaries. Und es geht Missionaren oft so. But I want to encourage you with this. Aber ich möchte euch ermutigen. The Apostle Paul had a passion. Der Apostel Paulus hatte diese Passion. Aber die eine Sache, die er ausgedrückt hat, berührt mich am meisten. He said, forget everything behind. Vergiss alles, was hinter dir liegt. Forget anything that holds you back. Vergiss alles, was dich so zurückhält. Put it all behind you. Lass es wirklich hinter dir. Forget about it. Und vergiss es. Press on. Und geh weiter. Press on to the high calling of Christ Jesus in your life. Und strebe weiter diesem hohen Ruf Jesu Christi in deinem Leben. Because if each one of you will press on for your life, Denn wenn jeder Einzelne für sein Leben nach vorne schaut und strebt und du den Plan Gottes für dein Leben verfolgst, da muss man sich auch keine Sorgen machen, wo eine Gemeinde hinsteuert. I would really encourage you as an individual. Und so möchte ich euch als Einzelpersonen ermutigen. Don't depend on anybody, whether the leadership or anybody else. Verlasst euch nicht oder lehnt euch nicht auf irgendeinen anderen Menschen, auf die Leiterschaft oder auf irgendjemand anderen. To pat you on the back and say, "Go get 'em, Tiger." Oder dass jemand euch auf den Rücken klopft und sagt, los, schnapp sie dir. Find your place yourself in God with the leadership. Finde deinen Platz mit Gott für dich selbst, zusammen mit der Leiterschaft. Be faithful in what God gives you to do. Und sei treu in dem, was Gott dir zugeteilt hat, dass du tun sollst. And I will guarantee you, und ich kann dir wirklich garantieren, that God will use this church to reach this city in ways you can't imagine, and frankly, I don't think I can either. Und dass Gott das verwenden kann, um diese Stadt zu erreichen, so wie ich es mir nicht vorstellen kann, und ich glaube, ihr könnt es euch auch nicht vorstellen. Because his word to us is, denn sein Wort an uns ist, my God can do exceedingly abundantly above, mein Gott kann überschwänglich tun, all that I can ask, über alles hinaus, was ich, worum ich bitten, all I can think, oder verstehen, all that I can even imagine, oder mir vorstellen kann. That's how big our God is. So groß ist unser Gott. And that's how big his purpose is for you as an individual. Und so groß ist auch sein Plan für dich als Individuum. And for CEG as a church. Und für die CEG als Gemeinde. Well, Sharon and I are going to now become one of those cloud of witnesses for you. Sharon und ich werden jetzt einer dieser Wolke von Zeugnissen angehören, die für euch Zeugnis ablegen. We're going to be praying for you. Und wir werden für euch beten. Keeping in communication. Wir werden in Kontakt bleiben. Hoping that many of you will come to visit us. Und hoffen, dass viele von euch uns besuchen werden. Hopefully able to come back here and visit. Und ich hoffe auch, dass wir zurückkommen werden, um euch zu besuchen. And I really don't know exactly what God's going to do in your midst. Und ich weiß nicht genau, was Gott vorhat mit euch. But it's going to be bigger than I can imagine. Aber es wird größer sein, als ich es mir vorstellen kann. Oh, now what do I do? I made it through and I didn't break down. I didn't think that would happen. May I pray for the church? Ich möchte gerne auch noch für die Gemeinde beten. Let's pray together. Lord Jesus, by your Spirit. Herr Jesus, durch deinen Geist. You move in our lives. Bewegst du etwas in unserem Leben. You do things that are impossible. Und du tust Dinge, die unmöglich wären. And in your church you do things that are beyond what we can imagine. Und in deiner Gemeinde tust du Dinge, die über unsere Vorstellungskraft hinausgehen. Father, I pray for that what we can't imagine for this church. Vater, ich bete für die Dinge, die wir uns gar nicht vorstellen können für diese Gemeinde. I pray, God, that every time this group of people comes together to worship, und ich bete Gott, dass jedes Mal, wenn diese Gruppe von Menschen sich versammelt, they will be amazed at what you're doing in the midst, dass sie staunen darüber, was du tust. Every time they go out to do any kind of ministry, they'll be amazed at what you do through their efforts. Und dass jedes Mal, wenn sie hinausgehen, um etwas zu tun und zu dienen, dass sie staunen über das, was du durch ihren Dienst vollbringst. And in the midst of that, I pray, God, for unity beyond measure. Und ich bete, Herr, für Einigkeit, für Einheit. I pray, God, that everyone in this church could leave behind any weight or any burden that might hinder your work here. Und ich bete, Herr, dass wirklich jeder einzelne Belastungen hinter sich lassen kann, die dein Werk zurückhalten. And I pray that the enemy would have no place to work in this church. Und ich bitte darum, Herr, dass der Feind wirklich keine Angriffspunkte in dieser Gemeinde hat. Protect this precious body of people by the blood of Jesus. Beschütze diesen Leib Christi durch das Blut Jesu. And God, when Jesus comes back, und wenn Jesus wiederkommt, I just really pray that the rejoicing will be great in what he has done through this church. So bete ich, Herr, dass da die Freude und der Jubel groß sein wird, was du getan hast durch diese Gemeinde. Bless Rob and Mary, God, in their labors. Segne Rob und Mary in ihren Bemühungen. Protect their health. Beschütze ihre Gesundheit. Give them wisdom. Und schenke ihnen Weisheit. Encourage their hearts. Ermutige ihr Herz. Provide for their needs. Und sorge für alles, was sie brauchen. And let their cup of joy overflow every day. Lass wirklich ihren Becher der Freude überfließen jeden Tag. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Doug served as an elder for over 4 years. Doug hat es als Ältester gedient, 4 Jahre lang. Very active. Und war sehr aktiv. I was always sending him something. Doug, I need your wisdom on this. Und ich habe immer wieder Sachen geschickt und gesagt, Doug, ich brauche deine Weisheit. And I learned a lot of things from Doug. Und habe viel gelernt von ihm. Okay, now we have Brett, who served for over the last 4 years on the board. Und dann auch Brett, der 4 Jahre lang jetzt im Vorstand war. He's going to share a few words. Und möchte auch ein paar Worte sagen. Come here, Jay. We do this together. Wir werden das gemeinsam machen. It was interesting when I look out at you all and I see very special people. Und ich schaue mich so um und ich sehe ganz besondere Menschen vor mir. People that are loved very much. Menschen, die sehr geliebt werden. People that are incredible servants. Die unglaubliche Diener sind. And people that have really, really touched our lives. Und Menschen, die echt unser Leben berührt haben. It was interesting when we first moved here in June of 1985. Und es ist wirklich interessant. Wir sind hergekommen im Juni 1985. It was exactly like yesterday, as far as the weather was concerned. Und es war genauso wie gestern, wettermäßig zumindest. So much for global warming. Also globale Erwärmung, ja. But it was cold and it was rainy. Also es war kalt und regnerisch. And I was stepping off the plane and we were thinking, Austria, what is this place? Und wir sind aus dem Flugzeug gestiegen und sagten, Österreich, okay, was ist das hier? And for the entire summer, it was cold and rainy. Und der ganze Sommer über war kalt und regnerisch. And but you know what? Even though it was not what we thought it was going to be weather-wise. Und selbst obwohl es nicht so war, wie wir uns das vorgestellt hatten, wettermäßig. What an incredible land. Was für ein unglaubliches Land. Austrians. What incredible people. Und Österreicher, was für unglaubliche Leute. We have lived here for 15 years. Und wir sind 15 Jahre hier. We lived here for 3 years in the 80s, moved back to America for 10 years and came in 97. Also wir waren 3 Jahre in den 80ern da, dann waren wir 10 Jahre in Amerika und dann sind wir wieder zurückgekommen. So we have worked more in Austria than we have in America. Also haben wir eigentlich mehr in Österreich gedient und gearbeitet als in Amerika. And so in a lot of ways I think we're more Austrian than American. Und so fühle ich mich selbst oder fühlen wir uns mehr als Österreicher als Amerikaner. Unfortunately our passports don't say that. Aber unsere Pässe sagen leider etwas anderes. But we came to serve. Aber wir kamen um zu dienen. And like God's wisdom so many times we found that you have served us. Und in Gottes Weisheit, wie so oft ist, haben wir jetzt festgestellt, dass ihr uns gedient habt. You know, we had our ideas, we had our agenda. Denn wir hatten so unsere Ideen, unsere Vorstellungen, wir hatten unsere Agenda. And we thought, oh, we're going to make these incredible differences. Und wir haben gedacht, wir werden diese unglaublichen Unterschied hier machen. I laugh at that. Und heute lache ich darüber. You have touched us. Sondern es war so, dass ihr uns berührt habt. And there's a couple of incredible ways that you have really made us grow in our faith and in our relationship. Es gibt ein paar unglaubliche Geschichten und Begebenheiten, wie ihr uns geholfen habt, im Glauben zu wachsen. That I really want to share with you guys real quickly. Und ich möchte ein bisschen davon teilen. You have shown us the value of the community of Christ. Ihr habt uns wirklich gezeigt, welchen Wert es hat, eine Gemeinschaft von Gläubigen. Like Doug said, you don't know what you have. So wie Doug schon gesagt hat, man weiß nicht, was man besitzt. This is one body of Christ in Vienna. Dass das jetzt hier ein Leib Christi ist in Wien. But this is an incredible body of Christ. Aber das ist ein unglaublich toller Leib Christi ist. There was a British theologian that said something very wise one time. Und ein britischer Theologe hat einmal etwas sehr Weises gesagt. Some of his colleagues asked him. Einige seiner Kollegen fragten ihn. If you get to the end of your life. Wenn du ans Ende deines Lebens kommst and you stand right at the end of your life, und du stehst also wirklich am Ende deiner Zeit und du dann rausfindest, es gibt gar keinen Himmel, was sagst du dann? How will you feel? Und wie fühlst du dich dann? He said, won't make any difference. Und er hat geantwortet, es würde keinen Unterschied machen. First of all, I know that's not going to happen. Erstens mal weiß ich, dass das nicht passieren wird. But secondly, I will not regret one thing of my life. Aber zweitens würde ich keine einzige Sache in meinem Leben bereuen. Because I have been among the most incredible people in the world. Denn ich war mitten unter den tollsten Menschen auf dieser Welt. You know, I don't like to call Christianity a religion. Und ich mag eigentlich das Christentum nicht als Religion bezeichnen. We're so much more than that. It's a lifestyle. It's everything about us. Denn es ist viel mehr als das. Es ist ein Lebensstil. Es ist alles, was uns ausmacht. But I don't think that there is any other religious movement in the world that has the fellowship. Aber ich glaube wirklich, dass es nicht eine religiöse Bewegung gibt weltweit, die diese Art der Gemeinschaft hat. Amongst the people that believe. Also untereinander mit denen, die glauben. I mean, look around. Seht euch mal um. Look at the person next to you. Die Person, die neben dir sitzt. Are we perfect? Sind wir vollkommen? Absolutely not. Ganz sicher nicht. You know me. Ihr kennt mich. I am absolutely not perfect. Und ich bin wirklich nicht vollkommen. And she can tell you all the ways. Und sie kann euch sagen, auf welche Art und Weise. But regardless of that. Aber abgesehen davon. We're a community that loves and supports and cares for each other. Sind wir eine Gemeinschaft, die einander stützt und Hilfe bietet. Do any other spiritual movements or religious movements do that? Und gibt es andere religiöse Bewegungen, die das tun? Are you accepted in regardless? Bist du aufgenommen, egal woher du kommst? Value that. Das muss man wirklich wertschätzen. And you have taught us as a family. Und ihr habt uns das gelehrt als Familie. And even as people that were supposed to be missionaries. Und selbst Leuten, die eigentlich also Missionare sind, sein sollten. Just how important that is. Wie wichtig das ist. You know, and because that's important. Und weil das so einen Wert hat. And because ist, we're in a safe place. Und weil wir uns in so einem sicheren, an so einem sicheren Ort befinden. Yeah, as a family. Als Gemeindefamilie. Remember. That we're not supposed to sit on this alone. Denk daran, dass wir nicht alleine hier sitzen sollten. It was called the good news, right? Und es wurde die gute Nachricht genannt. The good news means it has to go to other people as well. Die gute Nachricht oder Botschaft muss auch andere erreichen. And just in Vienna, a city of 2 million people. Und einfach nur in Wien, eine Stadt von 2 Millionen Menschen. I think of all of the challenges we have. Da denke ich an all die Herausforderungen, die es hier gibt. All the hopelessness. Die viele Hoffnungslosigkeit. Just in our neighborhood in the 22nd district. Einfach nur in unserer Nachbarschaft, wo wir sind, im 22. Bezirk. People feel like they don't have a future. Menschen haben das Gefühl, sie hätten keine Zukunft. But we have the good news. Aber wir haben die gute Botschaft. And we can share the future. Und wir können die Zukunft mit ihnen teilen. The other thing that you taught me is something very interesting as well. Und das andere, was ihr mich gelehrt habt, ist auch sehr interessant. And that is the fact that the kingdom of God is about risk. Und da geht's darum, dass das Reich Gottes etwas mit Risiko zu tun hat. First and foremost, that God took a risk on us. Erstens mal, dass Gott mit uns ein Risiko eingegangen ist. Don't understand it. I'm really not worth it. Ich verstehe es nicht ganz. Ich bin es auch wirklich nicht wert. But he loved me so much that he sent his only son to die for me. Aber er hat mich so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn geschickt hat. Für mich zu sterben. He was willing to take that risk. Und dieses Risiko ist er eingegangen. Even though knowing that I would continue to fail, obwohl er wusste, dass ich weiterhin fallen würde, and I may not choose exactly his will, und ich auch nicht genau seinen Willen für mich wähle, but he loves me that much. Aber er liebt mich eben so sehr. But the fact of the matter is, you know, he took the risk on us. Und die Sache ist, dass er eben seine dass das Risiko mit uns eingegangen ist. We have to respond and take that risk as well. So müssen auch wir antworten und ebenfalls ein Risiko eingehen. And it ain't easy. Und das ist nicht leicht. And it's never comfortable. Und es ist auch nie angenehm. And we never feel like we're prepared. Und man fühlt sich auch nie so, dass man jetzt bereit ist und vorbereitet. Rob was talking about David this morning. Rob hat über David gesprochen and heute Goliath. Und Goliath. I love the story. Und ich liebe diese Geschichte. This little dude, dieser kleine Mensch, goes out to face a giant. Geht raus, um seinem Hühnern zu begegnen. And what's he do right before he gets there? Und was macht er kurz bevor er vor ihm steht? He reaches down and he grabs 5 stones. Er greift runter und nimmt sich 5 so Steine. Why? Warum? Did he think he was going to miss with the first one? Hat er gedacht, er würde mit dem ersten daneben schießen? Not at all. Wahrscheinlich nicht. David had 4 brothers. Aber David hatte 4 Brüder. He was prepared. I'm sorry. Goliath had 4 brothers. Yeah, also, David wasn't fighting himself. Also Goliath hatte 4 genau. Brüder. Yeah. David was ready to fight them all. Oh, und er war bereit, allen 5 gegenüber zu treten. He was ready to take that risk of everything. Er war also bereit, wirklich alles zu riskieren. Because that's what God called him to do. Denn dazu hatte ihn Gott berufen. You know, look at the young people that went out yesterday to wash windows. Und schaut euch mal die jungen Menschen an, die gestern rausgegangen sind, um die Fensterscheiben zu putzen. What a blast! What a great time! Und was für eine unglaubliche Aktion! But I'm sure they were a little anxious. They were a little scared. Ich bin sicher, dass ihnen ein bisschen mulmig war, dass sie Angst hatten. But God calls us to step out. Aber Gott ruft uns dazu, einen Schritt zu tun. God calls us to touch. Und er beruft uns auch dazu, jemanden anzurühren. God calls us to love. Und beruft uns auch zu lieben. Thank you so very much as a church. Und so sage ich Danke so sehr. Als Gemeinde, that you have taken the risk with us, dass ihr das Risiko mit uns eingegangen seid, and you have stepped out and loved us and accepted us, und dass ihr auch so einen Schritt gemacht habt und uns geliebt habt. Know that you are very special people. Und wir wissen, dass ihr ganz besondere Menschen seid. And just like Doug, I feel, wow, that's going to be incredible to see what the Lord's going to do here in the next several years. Und so wie Doug, ich bin schon sehr gespannt, was Gott für unglaubliche Dinge tun wird in den nächsten paar Jahren. Keep your eyes on Jesus. Haltet einfach eure Augen auf Jesus gerichtet. Keep your eyes on Jesus. Eure Augen auf Jesus. Keep your eyes on Jesus. Die Augen auf Jesus. It's hard to say goodbye. Es ist sehr schwer, auf Wiedersehen zu sagen. But we love you. Aber es muss sein, wir lieben euch. Yeah. And we thank you. Wir danken euch. And we'll see you around sometime. Und wir sehen uns bestimmt wieder. That's why I like the German word auf Wiedersehen. That's why, also, deswegen mag ich das deutsche Wort auf Wiedersehen. Yeah, because that's what it is. We'll see you again. Denn es geht ums Wiedersehen. God bless you. Gott segne euch. Well, Doug is moving to Virginia. Doug und Sharon ziehen nach Virginia. And the Howards are moving to Florida. Und die Howards ziehen nach Florida. Nice choices. Ja, gute Wahl. So we haven't lost missionaries, we've gained locations. Also wir haben nicht Missionare verloren, wir haben zusätzliche. I've always wanted to spend some time in Virginia and Florida. Immer schon ein bisschen Zeit in Virginia und Florida verbringen. So, thank you guys. Love you. Danke.